aus uns geboren, der Feind zieht ohne Reue. Der Kaiser hat zur Wehr geschworen, wir sollen ihm ewig treuen. Es bringt der Grund, auf den wir wollen, es ziehen die deutschen Heere. Für Frau und Kind, den Vaterland, so halt ich auch die Ehre. So sollen wir los, zum Kampf gegen den Feind. Im Schlachtendonnerwetter zappen wir ein. Gewähr mir, Bruder, eine Bett, wenn ich jetzt sterben werde. So nimm mein Leib nach Deutschland mit, begrab mich in der Erde. Ehrenkreuz am roten Band soll's auf die Brust mir legen. Die Flinte gib mir in die Hand und gürt mir um den Degen. Und als ich starb, starb Deutschland als uns. Dann ist umsonst zum Wohl der Nation. Immer wenn meine Frau sagt, ist was, dann tu ich das. und kaum atmen, gehe ich vorsichtig nach Haus. Ich trag die Hose heute noch, ich komm ja nicht mehr raus. Und immer wenn mein Bruder sagt, ist was, dann tu ich das, dann helf ich was. Immer wenn mein Bruder sagt, ist was, dann tu ich das, dann helf ich was. Fußball spielt ich schon immer gern, wie ein Jugendbier und heute halt er. Ich stand im Tor, die was immer auf den Kasten kam. Blöcke immer voll und sehe und den ganzen Kern. Ich hieß damals der Panther bei Jungs im Verein. Lässt sich eher dein Kumpel dann fliegen durch Schwein. Und immer wenn mein Frau sagt, ist was, dann tu ich das, dann esse ich was. Immer wenn mein Frau sagt, ist was, dann tu ich das, dann esse ich was. Immer wenn mein Frau sagt, ist was, dann tu ich das, dann esse ich was. Immer wenn mein Frau sagt, ist was, dann tu ich das, dann esse ich was. Der hat der verkackt, Alter. Verkackt.